Über zum Kreuz! Kaboom, Junge! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom, Junge! Heute reden wir über die Siedler. Und da ich das wie immer nicht alleine machen will, habe ich mir meinen eigenen Geologen eingeladen. Guck, da hinten ist ein Lehmfeld, da kannst du hingehen. Guck mal bitte nach, was es da gibt. Yippie! Was hast du gefunden? Gold, Edelstein? Kohle. Was, Honig? Kohle. Oh, Kohle, auch gut, ja. Ah, wie ihr schon hört, es ist der gute Markus. Hallo, Markus. Hallo. Du kennst die Siedler, schätze ich mal. Ich liebe die Siedler. Oh Gott, ich auch, ja. Mit welchem hast du angefangen damals? Welche? Eins. Eins. Du hast einen Siedler 1. Ganz klassisch, eins. Geil, du hast so ganz... Das ist cool. Ich habe mit Siedler 2 angefangen. Und zwar war damals auf einer mittlerweile leider sehr, sehr toten Spielezeitschrift die Bravo Screen Fun, falls du dich an die erinnerst. Oh, das ist doch schon ewig her. Das ist ewig her. Da war die Siedler 2, Veni Vidi Vici, war als Vollversion drauf. Und das habe ich gespielt wie bescheuert. Das war großartig. Das war absolut, also das Ding habe ich echt gesucht wie doof. Aber ganz kurz, wer die Siedler nicht kennt, die Siedler ist eine Aufbaustrategiespielreihe. Entwickelt wurde sie von der deutschen Firma Blue Byte und vertrieben wurde sie damals von Blue Byte und mittlerweile zerstört von Ubisoft. Die kriegen die Kurve noch. Ja, das ist wieder mehr. Das ist mir meine Illusion. Das Ganze hat unglaublich viele Teile damals gehabt. Angefangen mit dem ersten Teil von 1993. Wer die Siedler nicht kennt, die Siedler ist wie gesagt eine Aufbaustrategiespielreihe mit sehr, sehr niedlichen Figürchen, ne, die durch die Gegend rennen. Und das war, früher hattest du noch so ein Raster, falls du dich noch daran erinnerst. Da hast du so ein Raster gehabt. Im Prinzip, so kann man sich das vorstellen wie bei Civilization. Du hattest so ein bestimmtes Raster, was so dein Gebiet war. Und das konntest du halt dann mit diesen kleinen Figürchen dann erweitern. Oder zum Beispiel, bauen wir dort einen Turm. Und so, glaube ich, mit Türmen hast du es, glaube ich, erweitert, soweit ich noch weiß. Baracken, Türme und Festungen. Ich weiß gar nicht, ob es noch was zwischendrin gab. Ich weiß es auch nicht mehr so genau. Auf jeden Fall. Aber Baracken, das waren so diese kleinen ersten Gebäude, die es ganz klein erweitert haben. Richtig, ja, genau. Und dann gab es, es gab auch Militär, aber ganz ehrlich, ich habe am allerliebsten, habe ich so Rohstoffkreise aufgebaut, also Warenkreisläufe gemacht. Zum Beispiel, da hinten ist das Meer, der erstmal 1000 Fische geholt, Sachen angebaut für Brot, da habe ich Sachen geholt für Fleisch und da habe ich stundenlang denen dabei zugesehen, wie die durch die Gegend gelaufen sind, das ganze Zeug gemacht haben und im Prinzip ich immer reicher wurde. Es hatte aber auch einen furchtbaren Detailgrad. Das stimmt, allein ja. Die Wegesysteme, die es in den ersten Teilen gab, ich habe sie geliebt. Oh, ich auch. Abgöttisch. Super. Der erste Teil basiert übrigens auf einer 2D-Grafik-Engine, die ich übrigens... Der erste Teil ist nicht so nicht gut gealtert, wofür ich der zweite tatsächlich ist ein bisschen besser gealtert finde. Ist auch sehr, sehr große von oben Ansicht. Und ist halt so pixelig, könnte man heute so sagen, wunderbar auf dem Handy spielen. Und wurde... Bitte nicht die Siedler aufs Handy, bitte nicht. Hast du eine Ahnung. Es gibt eine DOS-Version, also es ist halt eine DOS-Version davon. Wer DOS nicht kennt, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Dafür sind wir beide eindeutig zu alt dafür, dass wir nur DOS-Systeme kennen. Ich habe es auf dem Amiga gespielt, also... Wow. Wer heutzutage noch Amiga kennt. Um Gottes Willen. Ja, ich hab den ersten Teil nur gesehen, also gespielt selber habe ich ihn nicht. Und zum allerersten Mal wurde da die Maus verwendet. Früher hat man Spiele nur mit Tastatur gespielt. Da wurde auch sehr viel mit der Maus verwendet. Du konntest, die Sicht auf das Spielfeld war nicht drehbar oder schwenkbar. Und auch nicht, gab es doch keinen Zoom. Das heißt, du hattest immer nur festes Bild. So. Das Spiel konntest du mit einer Maus oder mit einem Joystick steuern. Wer kennt noch Joysticks? Außer. Joystick-Steuerung war total beschissen. Außer Hardcore-Simulationsmenschen. Kennt heutzutage keine Sau mehr Joysticks. Hallo? Jeder, der früher an dem Amiga Space Invaders gespielt hat. Ja, gut, okay. Kennt sogar Joysticks, die eine Autofeuertaste haben. Oh ja, stimmt, ja. Ich hatte auch damals einen. einen Joystick. Ich hatte auch einen. Aber für den, jetzt pass auf, Flight Simulator. Ich habe damals zu Urzeiten den Flight Simulator gespielt. Ich habe immer versucht, gegen die Gebäude zu fliegen, aber da ist nie was passiert. Das ist aber nur bumm. Das war's. Auf jeden Fall war das sehr, sehr cool gemacht. Jede Karte wird basierend auf einer Zahlenkombination generiert. Das heißt, das ist alles sehr random. Und es gibt 20 verschiedene Berufsgruppen und 5 Ritterstufen. Das heißt, du kannst auch deine Leute raufzüchten, kannst halt immer stärker machen und kannst dann irgendwann mit deiner Armee alles platt machen. Es gab so viele Ritterstufen? Ja, es gab unglaublich viele Ritterstufen. Wahnsinn, ich kann mich nur an 3 erinnern. Eine Besonderheit ist, dass man das Spiel dass zwei Spieler an einem Computerspiel gleichzeitig spielen können. In einem Team spielen konnten damals. Also Splitscreen sozusagen. Das fand ich eine ziemlich witzige Idee. So kann zum Beispiel einer der Spieler um die militärischen Züge kümmern, während der andere sich mit dem Häuserbau beschäftigt. Es ist auch möglich, gegeneinander zu spielen. Dies geschieht im geteilten Bildschirm, also Splitscreen. War eine witzige Idee. Ich habe den zweiten dann ein bisschen mehr gespielt, wie gesagt. Der kam im April 96, aber ich habe ihn dann halt irgendwann in den 2000ern gespielt. Da finde ich die Grafik immer noch heute eigentlich ziemlich nett, kann man sagen. Sie ist zumindest für das, was es damals war und aus der Zeit, wo es kommt, gut gealtert. Das stimmt allerdings. Ja, sie hat so einen schönen, immer noch diese 2D-Engine, aber so einen schönen Pixel-Look, finde ich. Und ist immer noch sehr, sehr cool. Zum ersten Mal gab es einen Karteneditor, wo man selber Karten erstellen konnte, was cool war. Hast du sowas genutzt? Ich habe den Karteneditor genutzt, ja. Ich habe mir eigene riesengroße Karten erstellt und habe die gespielt. Tatsächlich. Eine Missions-CD führte einen Karteneditor ein und enthielt selbst 10 der sehr großen Karten, die sich in der terralen Topografie von Australien, Afrika, Europa, Grönland, Nordasien, Japan, Nordamerika, Südamerika und Südostasien, also Südasien, orientierten. Im Weiteren wurde eine Schneelandschaft als neues Grafikset hinzugefügt. Du kannst raten. Du kannst einfach mal raten, was ich am meisten gespielt habe. Schneelandschaft. Bingo. Denn wo man... Ja, ich habe nur die großen Maps, die beigefügt waren. Denn wo eine Schneelandschaft, da bin ich. Das ist ein... es hat mehr Animationen gehabt, als in anderen Strategiespielen damals üblich war. Man konnte mit der Maus scrollen. Es gab auch mittlerweile Zoom-Stufen. Das heißt, du konntest deinem kleinen Pixel konntest du so nah ranzoomen, dass du zusehen konntest, wie der kleine Pixel immer pixeliger wurde und Sachen gemacht hat. Wie zum Beispiel auch dieses Yippie, das ist auch aus dem ersten Teil, glaube ich, sogar schon. Wenn sie irgendwas. Ja, aber was ich da schon sehr cool fand, im zweiten Teil. Also im ersten haben sie das Yippie schon gehabt, aber im zweiten mit der Zoom-Funktion, ja. Dass du den Leuten beim Arbeiten zugucken konntest. Das fand ich ziemlich geil gemacht, ja. Gib dir mal diese makabre Idee, du sitzt vor deinem Computer und guckst diesen armen Menschen beim Arbeiten zu. Es gibt Leute, die das Leben auf dem Der Müller, der dieses Getreidebüschel nimmt, in seine Mühle geht. Dann mit einem Sack wieder rauskommt, den an die Fahne stellt, sich in den Stuhl holt und gegen die Mühle lehnt und pennt. Ja, das war super. Oh, total geil. Das war absolut geil. Da hat doch am meisten hat da wirklich, also wie gesagt, die Kämpfe waren zwar, sind halt sehr unübersichtlich gewesen, weil ich glaube, du konntest die Kampfeinheiten konntest du relativ wenig steuern, soweit ich noch weiß. Die waren einfach nur. Also unübersichtlich war es nicht. Es war nur für. Sag ich mal, Echtzeit-Aufbaustrategie-Menschen ungewohnt, weil du hattest halt deine Häuser, also deine Begrenzerweiterungen, die Türme, Baracken, Burgen. Und nur wenn eine Burg oder eine Baracke eines Gegners in einer bestimmten Range war, konntest du alle Einheiten aus so einem Gebäude bis auf eines zum Gegner schicken und den Turm, Baracke, Festung angreifen lassen. Und dann kam es noch drauf an, welche Einheiten du schickst, die normalen Soldaten, die abgegradeten, die Hauptmänner oder die Goldsoldaten. Ja, stimmt. Weil je nachdem, was für Sachen du gefunden hast, konntest du deine Soldaten zum Beispiel anders ausrüsten. Wie gesagt, wenn du Gold gefunden hast und viel Gold gefunden hast, oh ja. Ich werde mal eben hier ein paar Goldritter machen und mal eben ganz kurz das Nebendorf raiden, was ich gerade gefunden habe. Weil die haben mehr Rohstoffe als ich nicht. Wer damit? Du vernachlässigst da gerade alles für deine Zuhörer, die Siedler nicht kennen. Du musst einen riesen Wirtschaftskreislauf aufmachen, um überhaupt Münzen zu bringen. Ja, stimmt, ja. Das finde ich halt so geil. In vielen anderen Strategiespielen ist es immer nur so, du baust eine, so ein Ding zum Gold, wie zum Beispiel bei Age of Empires. Du baust ein Ding zum Goldschürfen, ne? Dann baust du eine Dings für Militär. Fertig. Und da wird es dann halt, da wird es dann halt umgewandelt. In die Siedler musst du so dermaßen viel bauen, um überhaupt in Richtung der Ausbildung der Soldaten zu kommen. Das ist eigentlich richtig komplex, wenn du es überlegst. Und was dich richtig zerstören kann, mir schon passiert, hat mir nicht gefallen, wenn ein Gegner den falschen deiner Außenposten einnimmt. Ja. Dann bricht dir ein Teil von der Produktion weg. Ja. Und auf einmal, naja, rennt er über dich drüber, weil deine Produktion in sich zusammenfällt. Ja, ja, das hat es. Du musst es wirklich aufpassen, wo du deine Sachen hinstellst, weil wenn die sind auch random einfach mal bei dir angekommen und haben dich angegriffen. Und wenn sie es geschafft haben, ich glaube, wie war das? Ich glaube, wenn sie den Turm zerstört haben und hat sich dein Gebiet verkleinert. Eingenommen. Oder eingenommen haben, hat sich dein Gebiet verkleinert und wurden die Ja klar, weil sie das Gebiet, das was der Turm umfasst, dann erobert haben. Ja, und ich glaube, deine Gebäude wurden zerstört und die haben sie übernommen. Ich weiß es nicht mehr so genau. Oh, ich weiß nicht. In den frühen Teilen wurden sie, glaube ich, zerstört. Ja. Ich weiß gar nicht, irgendwann gab es das nicht, dass sie auch übernommen wurden? Da bin ich mir jetzt unsicher, dafür ist es zu. Bin mir jetzt auch unsicher. Auf jeden Fall ist es halt, so hat man halt, wenn man Pech hatte und nicht richtig strategisch gedacht hat tatsächlich, ziemlich schnell seinen Scheiß verloren und dann hat man die Karte verloren. Und so musste man dann wieder anfangen. Was da ein perfekter Tipp ist, Redundanzen einbauen. Ja. Erklär doch den Leuten Redundanzen. Redundanzen, du baust einfach zweimal eine Produktion, dass wenn eine wegbricht, du eine andere als Ersatz hast. Richtig. Du baust einfach auf Überproduktion. Genau. Und das ist halt, ich habe halt den echt so gern zugeguckt, einfach nur, weil du hattest im Hintergrund, du hattest auch keine Musik, sondern hattest nur dieses Zirpen von Vögeln. Tschip, tschip, mehr hattest du nicht. Und wie sie halt durch die Gegend gelaufen sind. Das fand ich cool. Also hattest, glaube ich, wenig Musik drin, glaube ich, soweit ich noch weiß. Aber ich weiß nicht, an Musik, Soundtrack erinnere ich mich nicht. Das ist eher, wie du sagtest, das Leben der Siedler oder diesen armen, armen, kleinen, blauen Tropfen. Also die zugucken, wie sie an so einem Weg verdursten. Bis irgendwann mal sich jemand erbarmt und ein Stück Fleisch an die Fahne legt, dass er es weitertragen darf. Ja, das soll auch mit den Fahnen abstecken. Hat es ja auch so Wege legen können. Das war auch sehr, sehr cool gemacht, fand ich. Also, wie gesagt, ich habe die Siedler 2 zu Tode gespielt damals. Also echt stundenlang. Weil ich fand das richtig geil und faszinierend. Ich fand das mega super, mega gut. Danach gab es die Siedler 3. Für viele Leute das beste Siedler. 1998 erschien das. Ich habe damals die Siedler 3 kennengelernt, witzigerweise, über ein Flash-Game namens Hiebe für die Diebe, wenn du das kennst. Das Flash-Game kenne ich tatsächlich. Es war nicht! Ah! Nein! Das war super! Das war auch irgendwann auf jeder noch so beliebigen Heft-CD. Du bist eine Hand gewesen und musstest die Rohstoffe beschützen vor Dieben, indem du die Hand hast du gedrückt und hast du festgehalten und hast du. Hast du Diebe so weggehauen über den kompletten Bildschirm rüber. Das fand ich super. What? Ja, das ist richtig bescheuert. Finde ich gut. Das war richtig bescheuert. Das war so ein Minigame. Das war richtig bescheuert. Da habe ich die Siedler 3 damals kennengelernt. Das war immer nur so ein witziges kleines Flash-Game. Ich fand das cool. Die 2D-Engine, also die Engine wurde geändert. Es hat eine 2D-Engine mit 3D-Landschaften. Die Figuren sind ein bisschen detaillierter. Auch die Animationen sind detaillierter. Und das Spiel lief in glorreichen 600x800 Pixel. die Grafik ist nun High-Color. Die Spielfiguren und Landschaften sind in 3D-modellierten Pixelgrafiken. Mit übertriebenen Proportionen wurde versucht, weiter einen Cartoon-Look beizubehalten. Im dritten Teil war auch wieder Volker Wertig, der Vater, der sieht, also sozusagen der Erfinder, am Spiel beteiligt, der den Großteil des Spiels programmiert hat. Spieletechnisch gab es einige gravierende Änderungen. Insgesamt hatte man viel direkteren Einfluss auf das Spielgeschehen als bei den beiden Vorgängern. Der Fahnen- und Wegebau verlief viel komplett weg. Stimmt, das gab es dann nicht mehr. Träger und andere Weswegen es mir nicht mehr gefallen hat, so gut wie der zweite. Träger und andere Siedler bewegen sich nur noch mehr oder weniger frei auf berechtigten auf Wegen. Das war so wegemäßig, war das auf der Karte. Ja, die haben ihre eigenen Wege da, glaube ich, reingetragen. Ja, ja, das war so, warum läuft ihr jetzt diesen unglaublich komplizierten Weg, wenn du auch einfach geradeaus laufe? Aber gut. Ich mochte es einfach nicht, dass ich meine Bewohner nicht dazu zwingen konnte, dort lang zu laufen, wo ich wollte, dass sie lang laufen. Soldaten wurden steuerbar wie in anderen Echtzeitstrategiespielen und es wurden neue Typen von Rängen und Fähigkeiten hinzugefügt. Neue Spielecharaktere wie Götter, Priester und Heiligtümer wurden eingeführt, um die Kampagnen stärker an der Rahmenhandlung mitnehmen zu können. Stimmt, das war das erste Mal, dass die Kampagne tatsächlich eine Handlung hatte. So halbwegs Handlung, Die soweit ich weiß. hatten alle eine Handlung. Ich habe die Kampagnen geliebt. Du musstest nur wie bei alten Text-Adventuren lesen. Ja, stimmt. Einführungstext, dann hast du die Mission gespielt, dann gibt es einen Ausführungstext. Aber jetzt hast du, glaube ich, gerade alles aufgezählt, warum Siedler 3 um so vieles beliebter war. Es war mehr wie andere Das Strategiespiele. stimmt allerdings, ja. Ja. Was ich wieder schade fand, weil ich fand Siedler echt so, wie es in 1 und 2 war, hat es mir persönlich am besten gefallen. Das stimmt. Die Schifffahrten fanden ihren Weg zurück ins Spiel und wurden erweitert. Es gibt nun Fähren und Handelsschiffe. Es gab dann auch wieder den Mehrspielmodus, der auch unglaublich beliebt war und nur 20 Leute auf einer Karte spielen konnten. Es kamen Spezialfähigkeiten der einzelnen Völker. Man konnte jetzt die Römer, Ägypter und Asiaten spielen. Die unterscheiden sich jetzt nicht nur in Sachen Aussehen, sondern auch von ihren Fähigkeiten mit Materialbedürfnissen und Charaktereigenschaften. Ein vollkommen neues Element unter anderem waren die Wunder und das durch Opfern von völkerspezifischen Alkohol ermöglicht wurde. Da stimmt, hast du hast besoffene Dinge gehabt, die mit so kleinen Bläschen über den Schädel durch die Gegend gelaufen sind. Das weiß ich auch noch. Weißt du, was ich zu der Zeit von Siedler 3 viel lieber gespielt Age habe? of Empires? Nein, Was? die Völker, falls dir das noch was Oh sagt. Gott! Die Völker! Ach du Schande! Weil die hatten genau das, was du beschrieben hast, nur wollten sie halt kein Siedler sein. Ich erinnere mich ganz dunkel an die Völker. Das war von Jobot damals, kam 99 raus. Ja, aber das wäre auch mehr so Echtzeitstrategiemäßig, oder? Ja, richtig. Aber was mir halt da besser gefallen hat an Siedler als an Siedler 3 ist, die haben eigentlich dasselbe umgesetzt wie Siedler 3, nur wollten sie kein Siedler sein. Da war eben das Ganze mit Stimmt. Wirtschaftskreisläufen erstmal auf die Seite geschoben. Stimmt, ich Brauchtest du da erinnere nicht mich. groß. Ich erinnere mich an die Völker. Gibt's übrigens gerade für 1,39 auf Good Old Games, by the way. Geht das funktioniert auf neuen Das Rechnern ist Good noch? Old Games. So, die sind dafür bekannt, dass die alte Spiele auf neuen Rechnern zum Laufen kriegen. Funktioniert auf Windows 7, 8, 10 und 11. Wow. Das war 1,39. Ja. Das ist okay. Kostet regulären Fünfe. Oh ja, ich erinnere mich noch an die Spiele. Ja, stimmt. Mein Gott. Die Völker erinnern mich noch. Viele haben gesagt, das war wie das alte Siedler damals. Ich erinnere mich tatsächlich dran, ja. Stimmt, da hast du aber so Ameisenvölker gehabt, Alienvölker und ich glaube Menschen, soweit ich noch weiß. Oder es gab noch eine Erweiterung, wo dann auch noch Mayas dazukommen und Das Asiaten. war die Völker 2. Kostet auch 1,39 übrigens. War das auch, war es schon Völker 2? Ich dachte, beim ersten gab es eine Erweiterung Das noch. weiß ich nicht. Auf jeden Fall gibt es auch die Völker 2. Die gibt es auch hier auf Good Old Games. The Nations heißt es halt. Das ist halt auf Englisch. Da gab es dann noch Barbaren und Ritter und so weiter. Ja, stimmt. Ich erinnere mich an die Games. Die waren auch ziemlich gut. Ja, eigentlich danach, wenn man so keine Lust hatte auf die Siedler 3, haben sich ja halt die Völker geholt. Ja, für viele Siedler 2-Fans sind gerade der wegfallende Wegebau sowie die größere Bedeutung und Vielfalt des Militärsystems Kritikpunkte. Weil im dritten ging es tatsächlich hauptsächlich ums Kämpfen. Ich hätte wohl warten sollen, bis du den Part vorlegst, bevor ich zum Meckern anfange. Es ist tatsächlich so. Also der dritte geht da tatsächlich mehr ums Kämpfen und der ist halt für Leute wie uns beide zum Beispiel, die den einfach viel lieber gerne zugesehen haben, wie sie stundenlang irgendwelche Produktionspässe aufbauen, ne? Ist halt blöd, wenn halt alle 10 Minuten der Gegner reinkommt mit seinen kleinen Figürchen. Hallo, ich mach mal eben deinen Shit kaputt. Guten Tag. Ja, man macht halt dasselbe, das was man in anderen Echtzeit-Aufbaustrategiespielen auch macht. Schnell aufbauen, schnell Einheiten ausbilden und Ja, Blitzkrieg. richtig. Rüber Einheiten niedertrümmern und das machst du in Wellen, so lange, bis deine Hauptarmada hinterherkommen kann und ihm seine Base platt machen. Richtig, das stimmt. Aber das hat ja nichts mehr mit dem Feel-Good-Kaffee- und Kuchen-Feeling zu tun. Ja, das ist leider sehr, sehr schade. Das stimmt allerdings. Gibt übrigens die Siedler 2, die Gold Edition gerade, auch auf Good Old Games, für 2,50, by the way. Die haben gerade so einen Deal. Finde ich gut. Siedler 2 ist das Beste. Ja, und dann, es wurde halt einfach mehr darauf gelegt, das war halt auch blöd. Und da gab es auch wieder die wunderschöne, hey, wir machen einen Kopierschutz, der nicht funktioniert. Die Siedler 3 war eines der ersten PC-Spiele, die mit einem CD-Kopierschutz ausgestattet waren, um Schwarzkopien zu verhindern. Das heißt, du konntest das Spiel nicht einfach brennen. Der verwendete Schutzmechanismus funktionierte jedoch sehr unzuverlässig und fehlerhaft. So wurden auf bestimmten CD-ROM-Laufwerken, wenn ich mehr weiß, was ein CD-ROM-Laufwerk ist, ist dasselbe wie ein Blu-ray-Laufwerk, nur halt für CDs. Ich glaube, CDs kann sich jeder noch vorstellen. Disketten wäre jetzt schwierig. Disketten wäre schwierig, ja. Selbst die Original-CDs wurden nicht als Originale erkannt. Der Kopierschutz machte sich jedoch nicht schon beim Programmstart bemerkbar. Wie heute üblich kann das Spiel dann mit einer kopierten CD nicht gestartet werden, sondern es traten Einschränkungen von essentiellen Spielfunktionen im Spiel selber auf. Wie zum Beispiel wuchsen neu angepflanzte Bäume nicht bis zur großen Größe und konnten dadurch nicht gefällt werden. Der Spieler hatte dadurch keine erneuerbare Quelle für Bauholz zur Verfügung. Oder es kam aus der Eisenschmelze anstatt geschmolzenes Eisen nur Schweine, wodurch es nicht möglich war, Waffen und Werkzeuge herzustellen. Das waren diese kreativen... Anstelle von Eisen, Schweine. Ja, das waren diese kreativen Kopierschutzdinger, die nie funktioniert haben. Nie. Das war auch eins der Dinge, die zum Beispiel bei Drakensang, falls du dich noch an das Rollenspiel erinnerst, wenn du das Spiel gebrannt hattest, bist du automatisch verhaftet worden und im Gefängnis gelandet. Der Kopierschutz war so toll, dass er auch bei Originalspielen so funktioniert hat, dass du einfach verhaftet worden bist und ins Gefängnis gekommen bist. Yay, Kopierschutz. Yay. Ach Gott. Idiots. Weil heutzutage sind die halt, naja, du hast halt Steam. Oder, weil das Schöne ist, bei Good Old Games, es wird irgendwie die Good Old Games Folge, ich weiß nicht, sind hier alle DRM-free, das kannst du auch rum und her tauschen, vollkommen egal. Das heißt, die haben kein DRM, das heißt, die haben keinen Kopierschutz. Yay. Dann gab es die Siedler 4. Hast du die Siedler 4 gespielt? Oh, lass mich überlegen. Worum ging es denn bei Siedler 4? Die Siedler 4 kam im... also 2001 kam Siedler 4 raus. Das Spiel ist nahezu identisch zum Vorgänger Siedler 3. Alle Völker bekämpfen hierbei gemeinsam einen Gegner, der die Spielwelt unfruchtbar macht. Mit Hilfe von Gärten kann dies wieder rückgängig gemacht werden. Das war das letzte Siedler, das ich gespielt habe. Ich glaube, das habe ich auch gespielt. Vom Siebener. Ich glaube, das habe ich auch gespielt. Zu den Fähren und Frachtern des Vorgängers kommen nun Kriegsschiffe. Mit den zwei Erweiterungen erhalten kuriose Einheiten wie Katapult-Rucksackträger und ein fliegender Manakopter-Truppentransporter. Ja, es wurde immer mehr militärisch, leider. Ja, es ist halt immer mehr gelaufen in die Schiene von, hey, seht ihr sowas wie Age of Empires, Empire Earth und die Dinge, die laufen gut. Weißt du auch warum? Nee. Serienschöpfer Volker Wertig war an dem Spiel nicht beteiligt, da er den Zeitplan, ein neues Spiel bereits 2020 zu veröffentlichen, zu unrealistisch hielt. Das Spiel wurde zunächst auf Januar 2001 verschoben. Also 2000 nicht 2020, sondern auf 2000 zu versöhnlichen, für unrealistisch veröffentlichen. Das Spiel wurde zunächst auf Januar 2001 verschoben. Der geplante Beta-Test mit den Fans wurde abgesagt. Entwickler Blue Byte fand sich zu Veröffentlichungszeitpunkt mitten in der Übernahme durch Ubisoft. Trotz Verschiebung und der Veröffentlichung erhielt das Spiel zahlreiche kritische Fehler. Das Forum wurde abgeschaltet. Am 15. Februar erschien das Spiel. Doch am Tag der Erscheinung, wurde ein Patch nachgereicht. Noch in der nächsten Woche wurden weitere Fehlerbehebungen und der Mehrspielmodus nachgereicht. Also das Spiel hatte keine besonders großartige Entwicklung. Weißt du, da entwickelst du ein Spiel, da willst du das rushen, weil das letzte hatte Erfolg, jetzt wasch mal gleich das andere hinterher. Da sagt aber dann der Chef der Serie, nee, machen wir nicht. Ist mir zu früh. Und dann kommen die Leute halt von Ubisoft und sagen, hey, wie wär's mit Geld? Ja. Ja, ich verstehe einfach nicht, der Schöpfer von Siedler hat mit Siedler 1 und 2 so großartige Dinge gemacht. Wieso man dieses Ding dann einfach immer mehr in so ein Mainstream gebracht hat? Ich werde es auch nie verstehen, ganz ehrlich. Weil es gab halt als Mainstream schon so viel Konkurrenz. Ja. Das Spiel war ein absoluter kommerzieller Erfolg. 2001 war es das meistverkaufteste Spiel, welches in Deutschland entwickelt wurde. Bis 2002, August 2002, wurden 300.000 Kopien in Deutschland verkauft. Das ist Wahnsinn. Für so ein Game. Das ist schon hart. Grafisch bildete das Spiel kaum Neues, da dieses nur im Detail verbessert wurde. Sie sei nicht zeitgemäß und oft zu bunt. Da fing's an mit Spiele müssen grau und langweilig aussehen. Da hat's angefangen. Falls du dich erinnerst, wir hatten irgendwann nur noch grauen Matsch. Du hast es gerade vorgelesen. Das ist nicht üblich für die heutige Zeit. Ja. Oh Gott. Ein Spiel darf nichts Besonderes sein, es muss so aussehen wie alle anderen. Ja, ich hasse Spielejournalismus so sehr mittlerweile. Der im Vergleich zum Vorgänger neue Zoom sei misslungen und spielerisch sinnlos. Es ist ein Zoom. Die Animationen seien gelungen und die Videosequenzen gut gemacht. Der Sound sei gelungen. Obwohl bei den Figuren als auch in den Menüs fehle die Übersicht. Die KI-Gegner schummeln und seien trotzdem keine Herausforderung. Was? Die Änderungen am Wirtschaftssystem seien für alteingesessene Fans ein Kritikpunkt. Für PC-Player sei das Spiel ein Klon seines Vorgängers. Es existieren keine echten Neuerungen. Von den zahlreichen Bugs wurde gewarnt. PC Games änderte die Wertung von 77 nach Erscheinung des Patches auf 85. Das Spiel polarisierte die Stammspielerschaft. Wow. Krass. Da bringst du einen broken Game raus und es wird sogar noch gefeiert am Ende, weil es kaputt geht, weil es wieder gut gepatcht wurde. An welches Spiel erinnert mich das wohl? An jedes, das in der heutigen Zeit rauskommt. Es fängt mit Cyber an und hört mit Punk auf. Und es ist trotzdem Kacke. Welches Spiel erinnert mich das nur? Dann gab es, glaube ich, ein paar Jahre lang nichts mehr, also 2004 kam dann die Siedler 5 raus, das Erbe der Könige. Das habe ich nicht gespielt. Da habe ich dann gesehen, nein, das ist nicht mehr mein Siedler, was ich vorher geliebt habe. Jetzt ist es tatsächlich nur noch ein für mich absolutes langweiliges Militärstrategiespiel. Ja, ich habe danach aufgehört und erst bei 7, glaube ich, mal wieder reingeguckt. Also sie haben halt auch wieder sehr viel geändert, aber das ist halt, das war nicht mehr das Siedler, was ich haben wollte, tatsächlich. Ja, vor allem, ich glaube, Siedler 5 war wirklich der Teil, den hatte ich gespielt, weil mein Dad sich gekauft hat. Und ich habe ihn dann tatsächlich damals gefragt, wieso spielst du so einen billigen Abklatsch von Age of Empires? Es wirkte irgendwie so. Ich kann es halt nicht sagen, weil ich selber nicht gespielt habe, das ist klar. Weil ich will es ja auch nicht verurteilen. Vielleicht ist es auch ein großartiges Spiel. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Du, vom Inhalt kann ich echt nichts sagen. Ich habe nur das gesehen, was ich über die Schulter von meinem Dad gesehen habe. Und es sah für mich, hat es immer gewirkt, wie zwei Spiele, die ich damals gespielt habe zu der Zeit. Ja. Eine Mixtur aus Stronghold und Age of. Ah, Stronghold. Großartiges Spiel. Ist halt, also... Ich kann es auch nicht sagen. Also der Einzelspielermodus des Hauptspiels bietet 15 Missionen, eine umfassende Kampagne mit mehreren alleinstehenden Missionen. In der Kampagne übernimmt der Spieler die Geschicke eines jungen Mannes namens Dario, dessen Dorf eines Tages von schwarzen Rittern überfallen wird. Also typische Rache-Story. Okay. Oder typische, bist du Dario? Ja, ich bin dann einfach ein Power. Nein, bist du nicht. Du bist der Sohn des ehemaligen Königs. Let's go. es mag bestimmt sehr gut sein, sie haben bestimmt auch unglaublich viel geändert, aber ich kann zu die Siedler 5 nichts sagen. Ich weiß nur, es war auf irgendeiner Heft-CD mal drauf, aber ich habe es nie angerührt. Das Spiel war ein kommerzieller Erfolg, erhielt aber von Fachpresse und Fans ein gemischtes Echo. Die Grafik, Musik und Soundeffekte wurden durchgehend gelobt. aber die Abkehr vom traditionellen Spieleprinzip der Reihe sowie Schwächen in der KI, um das Missionsdesign, erfuhren deutliche Kritik. Das heißt, wie gesagt, es wurde tatsächlich immer mehr Mainstream. Komplett. Schade. Wirklich sehr, sehr schade. Dann gab es, erinnerst du dich noch an den Siedler 2, die nächste Generation? Ja. Was haben sie sich da einfallen lassen? Ich weiß nicht. Ich glaube, sie brauchen Geld. Hey, erinnert ihr euch noch an den Siedler 2? Ja, das war super. Aha, hier im hässlichen 3D. Viel Spaß. Warum? Wieso? Ja, wer hat danach gefragt? Siedler 2 war doch erfolgreich. Siedler 2 hat ja bis heute noch Stammspielerschaften. Wer hat danach gefragt? Gut, es scheint ein sehr beliebtes und sehr gutes Spiel zu sein. Aber dennoch, wer hat danach gefragt? Wer hat nach diesem hässlichen, aussehenden Siedler gefragt? Das kam 2006. Also ich muss sagen, mir kam es tatsächlich damals gelegen, weil der Amiga kaputt gegangen ist. Achso, hast du es gespielt überhaupt, die Siedler 2 DDS? Ich habe die Siedler 2 gespielt, aber es hat in mir nicht das gleiche ausgelöst wie Siedler 2. Mein Problem war tatsächlich die Grafik. Ansonsten es ist zwar wieder diese sogenannte Knuddeloptik gewesen, ne? Das Problem war nur, ich fand's einfach nicht passend für die Siedler. Das war wieder nicht mein Siedler. Es war mir zu farblos. Obwohl es sehr farbenfroh war, das war schon klar, ja. Ja, aber nicht mehr so farbenfroh wie, wenn du mal Siedler 2 angeschalten hast, für die Zeit, in der Siedler 2 damals entstanden ist. Ja. War das schon quietschibunti? Ja, aber es war einfach nicht mehr das, was ich gewohnt war. Es war nur so, ja, die haben nur die alten Sachen rausgebracht und wir haben halt so das Spielkonzept so ein bisschen auf das heutige raufpoliert, ne? Aber wir sind uns den alten Sachen treu geblieben, denken wir, ja, schön, aber dennoch, das Spiel ist... Immerhin besser als die Teile, die jetzt davor genannt wurden. Besser als die Teile, die davor genannt wurden, aber immer noch nicht das, was ich eigentlich wieder haben will. Und zwar genauso wie damals, aber mit dieser Pixel-Grafik. Ja, das... Ich fand das halt cool. Das sind wir weit entfernt davon, sowas zu kriegen. Beide. Aber das war halt so, es scheint sehr erfolgreich gewesen zu sein, ich hab's nicht gespielt, weil ich wollte es tatsächlich auch nicht, weil ich gedacht habe, warum soll ich das Spiel? Ich hab die Siedler 2 doch schon. Warum brauche ich dieses hässliche Remix? Brauche ich nicht. Aber, ja, es kam halt raus. Es war sehr, sehr erfolgreich, was ich gesehen habe. Oder was ich jetzt auch hier gelesen habe, ist es wirklich sehr, sehr erfolgreich gewesen. Es sei ein gelungenes Remake mit der Teilverbesserung in Bezug auf Grafik und Interface. Die Monotonie des Spieleablaufs hingegen sei problematisch. Es ist die Siedler, Freunde. Habt ihr vorher noch nie die Siedler gespielt? Furchtbar. Ja, du musstest verschiedene Standpunkte eines Portals erreichen und danach die Story weiterspielen. Ich habe mich auch gefragt, was macht Black and White hier? Wieso muss ich Portale erreichen? Was soll das? Ja, ich weiß nicht. Du hast es gespielt, hast gesagt, du fandest es gut, glaube ich, oder? Ja, mir kam es halt gelegen, weil ich mein altes Siedler 2 nicht mehr spielen konnte. Stimmt, ja. Ja, wie gesagt, ich fand's. Na. Für mich war es nichts. Vielleicht werde ich es mir mal angucken, weil Shoutout to Good Old Games gibt es anscheinend gerade billig. Tut mir leid, auch wenn ich ein bisschen viel Werbung für die mache. Ich werde nicht dafür bezahlt. Ich habe es halt nur gerade gesehen. Ist gerade auch da. Kann man sich auch mal angucken. Warum nicht? Läuft sowieso auf alles und jedem Rechner. Dann gab es 2007, ich erinnere mich daran, es gab eine Nintendo DS-Version. Echt? Des zweiten Teils, ja. Das ist total an mir vorbeigezogen. Es erschien eine Umsetzung des zweiten Teils für Nintendo DS, die jedoch keine bloße Dotierung darstellt. Es handelt sich um ein Remake für die Spielekonsole, welches vollständig neu programmiert wurde. Alle Grafiken wurden überarbeitet, auch die Level wurden optimiert und auf die Mehrspielerfunktion wurde verzichtet. Die Steuerung wurde an den Nintendo DS angepasst und erfolgte somit in erster Linie über den Touchpad. Der obere Bildschirm wird hauptsächlich für die Darstellung von Statistiken und Übersichtskarte verwendet. Im unteren sieht man die Siedlung und man kann sie steuern. Wobei man die Ansichten durch den linken Schultertasten tauschen konnte. Das Problem im Vergleich zum PC kleinen zu einem PC kleinen Bildschirms hat man durch zwei Zoom-Stufen gelöst. Nach mehreren Berichten im offiziellen Forum ist die Verkaufsversion von Abstürzen und Fehlern betroffen, die jedoch mit einigen weiteren wenigen Regeln vermieden werden konnte. So wurde im Forum die Frage, ein Frage-Antwort-Katalog erstellt, wie man die Fehler umgeht und diese bewusst nutzt, um beispielsweise Spielstände zu löschen. Oh je. Also es war einfach nur eine miese Portierung des zweiten Teils für den Nintendo DS. Gott sei Dank bin ich darauf dann damals nicht dran gefallen. Ich hab's mal in der Hand gehabt und dachte mir, warum? Das war so, warum? Who cares? Wer spielt sowas auf einem scheiß Handheld? Damals war ich kein Fan von Handhelds, geschweige denn dem Nintendo DS. Wo ich immer noch sage, dass die PSP der eindeutig bessere Handheld war. Ich als Sony-Fanboy. Ha! Ich fand die PS... wie hieß sie? PSP. Oder PS Vita. Nach der PSP. PS Vita. Ja. Ich fand die richtig geil. Ja. Nur sie hatte halt keine Spiele. Sie war die bessere PSP. Das war das Problem. Danach gab es 2007 die Siedler-Aufstieg eines Königreichs. Und wurde auch wieder von Bluebird entwickelt und von Ubisoft vertrieben. Das war Siedler 6, oder? Das dürfte, glaube ich, Siedler 6 sein, ja. Also es hieß dann nur noch Siedler Aufstieg eines Königreichs. Habe ich nie gespielt. Es dürfte, glaube ich, Siedler 6 sein, ja. Also ab jetzt habe ich definitiv erst wieder bei Siedler 7 eingestiegen. Zur Aufstieg eines Königreichs kann ich jetzt auch nichts sagen. Der Spieler muss die Infrastruktur für eine militärische Siedlung errichten. Die Spielfigur steigt im Adelsrang weiter auf, was Auswirkungen auf die Siedlung und neue Bedürfnisse bei den Einwohnern hat. Also Age of Empires. Mit den Schwertkämpfen und Bogenschützen gilt es, feindliche Gebiete zu erobern. Age of Empires gemischt mit Stronghold. Ja. Mehr kann man es tatsächlich nicht sagen, irgendwie. Das Spiel polarisierte die Spielerschaft. Schon wieder? Ja. Es sei besser, schöner... Also wenn jedes Polarisieren eine neue Stammspielerschaft bedeutet, dann sind jetzt immer weniger übrig geblieben. Ja. Es sei besser, schöner, motivierender als der enttäuschende Vorgänger. Der Aufstieg sei motivierend und die Landschaften idyllisch inszeniert. Das Gameplay sei jedoch repetitiv. Es sei zwar einsteigerfreundlicher und komfortabler zu bedienen, böte jedoch nicht die Komplexität wie Anno 1701. Wenn man vergleicht, wieso? Das sind zwei komplett unterschiedliche Games. Also Moment, wir vergleichen ein Spiel, das Nullwirtschaftsketten hat, mit einem Spiel, das ausschließlich aus Wirtschaftsketten besteht. Richtig. Okay, kann man machen. Spielejournalismus. Katastrophe. Das Kampfsystem sei ausreichend. Die ausgedünnte Warenkreisläufe und die rudimentäre Diplomatie reduzieren den Tiefgang. Okay, die Klimazone, die Bedürfnisse der Bewohner seien hingegen gute Neuerung. Klimazonen gab es auch schon vorher, aber gut. Man kann weitere Siedlungen errichten. Man kann keine weiteren Siedlungen errichten. Kann errichtet werden bei längeren Partien, die Transportwege seien zu lang. Okay? An die Qualität des ersten Teils könnte der sechste nicht heranreichen. Das ist klar. Der Wuselfaktor innerhalb der geschäftigen Stadt sei hoch. Toll, super. Yay, es hat mehr Figuren. Hä? Mehr Figuren, die nichts tun. Ja, der vereinfachte Waren... Oder alle das Gleiche. Der vereinfachte Warenkreislauf sorge jedoch dafür, dass sich die Missionen sehr ähnlich spielen. Es ist ein Strategiespiel, Freunde. Da spielen sich die Dinger halt nur mal ähnlich. Veteranen seien der Serie seien unterfordert. Ja, du, mich wundert's nicht. Wie will denn jemand überfordert werden, wenn ich immer mehr rausnehme aus dem Spiel. Für PC Games sei das Spiel im Remake Siedler 2 die nächste Generation spielerisch unterlegen. Das ist doch die Siedler 2. Ist doch besser. Die Vereinfachungen führen dazu, dass der strategische Aspekt abhanden komme. Ja, stellt euch vor. Wow. Ich, Aber wieso tun sie es dann immer wieder und machen es noch Ich habe schlanker? keine Ahnung, aber das Spiel hat den deutschen Entwicklerpreis gekriegt, weil der auch lächerlich ist. Ist genauso lächerlich, der deutsche Entwicklerpreis. Hey, die internationale Fachpresse, die hat jetzt so ein Award, ne? Können wir das auch machen? Warum? Ja, weil wir auch unsere deutschen Entwickler würdigen möchten. Okay, wir haben auch Shooter, die rausgebracht. Shooter kennen wir nicht. Bei uns gibt's nur Anno. Und anscheinend auch die Siedler. Furchtbar. Dann gab es Siedler Aufbruch der Kulturen. Das gab es 2008. Das wurde nicht mehr von Blue Byte entwickelt, von Fanatics. Auch in der deutschen Firma. Es zählt zur sogenannten Traditionsreihe und setzt auf klassisches Gameplay von Die Siedler 2. Generation. Das habe ich nicht gespielt. Ich wusste nicht mal, dass es das gibt, Aufbruch der Kulturen. Da wusste ich auch nicht. Da kann ich ehrlich gesagt nichts zu sagen. Ich habe das... Ach, doch, jetzt, da, ja, ich hab's gesehen. Das ist wieder Knuddelgrafik und es erinnert und es orientiert sich sehr stark an Die Siedler 2, nur halt in dieser Knuddelgrafik. Du kannst auch wieder zwischen drei Völkern wählen. Die Bajuwaren, die Schotten und die Ägypter. Die Schotten, geil. Okay, das hört sich witzig an. Wenn es nur nicht wieder diese hässliche 3D-Engine wäre aus Teil 2. Kannst ja auf Good Old Games gucken, wie viel es kostet. Höre ich da an Verwerbung? Auch ich wurde nicht dafür bezahlt. Moment, jetzt bin ich gespannt. Ah, gibt's nicht. Nein, Aufbruch der Kulturen gibt's leider nicht. Ah, macht ja nichts. Also es gibt halt, naja, es gibt den Aufstieg eines Königreiches, es gibt die 10th Anniversary Edition, also die Siedler 2 Remake. Dann gibt es die Siedler 2 Gold, die Siedler 3 Ultimate Collection und die Siedler 4 Gold. Das war's. Das sind doch die wichtigsten, finde ich. Solange der zweite Teil drin ist, ist alles okay. Das Spiel sei etwas, was Siedler-Fans der ersten Stunde, die über unübersichtliche Benutzer... Was? Das Spiel sei etwas für Siedler-Fans der ersten Stunde. Die unübersichtliche Benutzeroberfläche, fehlende Zugänglichkeit und inkonsequente Missionsdesign wurden kritisiert. Warum ist das dann für Siedler-Fans der ersten Stunde? Weil wir keine Benutzeroberfläche mögen und keinen Spaß machen? Oder was? Oder weil wir es gern schwer haben? Oder was zum Irgendwie Teufel? Verstehe ich das jetzt nicht. Weil ich fand von den ersten Spielen die Benutzeroberfläche schön strukturiert. Nochmal, der erste Satz. Das Spiel sei etwas für Siedler-Fans der ersten Stunde. Nächster Satz. Die Story sei weder spannend noch unterhaltsam. Die Präsentation schwach. Der Spielfluss so oft unterbrochen. Wä? Das heißt, ihr lobt das Spiel für Fans für Siedler und beleidigt Siedler-Fans gleichzeitig. Und zwar vor allem die von Siedler 1 und 2. Ja. Wow. What the fuck? Oh Mann. Ja. Die Grafik-Engine ist wieder dieselbe wie aus Siedler 2. Ich habe mir gerade eben ein paar Screenshots angesehen. Ist halt wieder dieses hässliche 3D, ist nix für mich. Dann gab es 2010 die Siedler 7. Davon weiß ich auch nichts. Oh. Echt? Oh. Erzähl mir doch mal mit Siedler 7. Komm. Siedler trifft Hollywood. Bitte was? Siedler trifft Hollywood. Inwiefern? Die Hauptprotagonistin ist da, glaube ich, irgendeine rothaarige Adelstochter gewesen, die aus irgendwelchen Gründen dann Krieg führen muss. Es wird viel auf Zwischensequenzen, animierte Zwischenabläufe, viel Text, viel Szenario und schöne Geschichte aufgebaut und noch weniger Freiheit im Bauen deiner Stadt. Weil du hattest dann fest positionierte Flecken, an denen noch gebaut werden konnte. Okay. Und dort musst du auswählen, auf welchem Bauplatz du quasi welchen Baugrund wie belegst. Also ob du jetzt auf deinen 15 Flächen auf Fläche 1 eine Weizenfarm hinbaust oder eine Schweinezucht. Hm. Nichts mehr mit frei drehen, frei gucken, ne. Aber es war halt von der Storyline, ich habe 3 Missionen leider nur gespielt. So viel gleich. Weil es mir dann gereicht hat, ja. Aber es war dann irgendwann bocklangweilig. Es war so dieses typische, du hättest, ob es jetzt eine Prinzessin oder Prinz ist, war wurscht. Es ist halt irgendein Adelskind, das wieder die gleiche glorreiche Macht innehaben will wie einst der Vater. Das Gameplay von Resident Evil 7 flog wieder im Prinzip der ersten, also es folgte wieder im Prinzip der ersten Teile der Serie. Der Fokus liegt nicht mehr wie etwa in den vorherigen auf Kampf, sondern mehr auf der Wirtschaft. Dies sei. Aber darf ich jetzt mal fragen, was die verstehen unter es folgt dem der ersten Stunde? Es gab keinen Wegebau. Tja. Ich durfte meine Gebäude nicht frei platzieren und konnte nicht mal darauf achten, ob ein Gebäude in der richtigen Zone ist. Du erinnerst dich noch, dass zum Beispiel sowas wie Brunnen oder deine Erzstellen an wirklich dem Fleck stehen musste, wo Erze richtig hardcore vorhanden Richtig, sind? ja, wenn du das nämlich einen Zentimeter daneben machst, hast du die ganze Zeit Kohle abgefördert anstatt Erze. Ja, und wenn du dann Erzmine auf eine Kohle-Ding baust, dann kommt gar nichts dabei rum. Richtig. Die Wirtschaft sei wieder mehr verzahnt, komplexer und auch schwerfälliger. Vor allem auch. Das muss ich tatsächlich bestätigen. Also es war wieder mehr Wirtschaftskreislauf drin als Ja, zuvor. vor allem auch deswegen, weil Rohstoffe abermals von Trägern zwischen zwei Wegpunkten in einem zusammenhängenden Wegnetz transportiert werden. Siedler und militärische Einheiten können vom Spieler nicht frei auf der Karte bewegt werden. Okay, das heißt, sie haben wieder dieses Wegebau-Ding eingeführt. Ja. Was damals nicht schon so gut funktioniert hat, sondern mit den abgesteckten Karten einfach fahren einfach besser war. Super. In die Siedler 7 hat man die Möglichkeit, das Spiel auf drei verschiedene Wege zu gewinnen. Entweder man konzentriert sich auf den Bereich Handel, Wirtschaft oder Militär. Oh, ich sehe gerade, ich hätte es weiterspielen sollen. Entscheidet sich der Spieler für den militärischen Kampf, muss er seinen Gegner im klassischen Sinn besiegen, indem er sein Territorium oder seine Burg einnimmt. Hat er die Wissenschaft gewählt, muss er verschiedene Technologien durch geistlich erforschen. Will er gewinnen, indem er Waren handelt, muss er mit Handelsleuten Handelsbeziehungen auf der großen Karte entwickeln. Den Sieg erlangt man nicht mehr vorrangig durch Eroberungen, indem man eine gewisse Anzahl an Siegpunkten als Erster erlangt. Also nicht mehr vorwiegend durch Eroberungen, sondern indem du halt gewisse Punkte kriegst. Ja, Dabei kann also man das muss auch. ich sagen, deswegen habe ich es ja so weit, ge also drei Missionen gespielt, weil mir das mehr gefallen hat. Und ich sehe gerade, weil ich so ein bisschen geguckt habe, ich hätte es nur weiterspielen müssen und mal die Trainingslevel absolvieren. Dann kommt da richtig viel geiler Scheiß dazu. Sogar eine Weltkarte mit Ja, Weltpolitik. ich habe Boah! gehört, das ist für sehr viele Leute, das ist einer der besten Teile. Echt? Und warum habe ich dann nach der Deswegen wundert es Trainingsmission mich, dass du aufgehört? aufgehört hast. Weil ich habe echt Ja, gehört, dass die weil. Siedler 7 so eins der großartigsten Spiele sein, die von den Siedlern rausgekommen Weißt du, sind. was ich halt, was mich gestört hat, war, du hast erst so eine Hollywood-Pseudo-Handlung und in den ersten zwei, drei Missionen, wo dir das Spiel näher gebracht wird, sind die Wege schon von vorgebaut und du hast nur feste Bauplätze. Ah, okay, ja gut. Und sowas schreckt mich ab. Von Grund auf. Und dann habe ich nie weitergespielt. Ja Und gut. ich sehe jetzt gerade, wenn du mal das verlässt, dann wird das alles richtig schön frei. Es wurde eh Mit einer verschenkt. riesen World Es Map. wurde, glaube ich, eh verschenkt auf Ubisoft irgendwas, auf Ubi Plus, wie der Scheiß heißt. Ich glaube, ich habe das. Ich weiß es. Ich kenne das Titelbild. Ich habe das Game. Das weiß ich. Oh, ich müsste bei Ubisoft mal reingucken, ob ich es habe. Die Siedler 7 gehört zusammen mit Zeilenhunter 5 und Assassin's Creed 2 zu den ersten Ubisoft-Spielen mit dem wunderbaren, tollen Kopierschutz, der wo du damals online sein musstest, um das Spiel spielen zu können. Ach Hervorragend. ja, scheiße. Ich weiß, warum ich es dann nie mehr weitergespielt habe. Jetzt weiß ich Der es wieder. fucking Dunevo, wie immer er hieß, Kopierschutz. Gott, wie ich ihn Ja, gehasst habe. ich weiß, warum ich es nicht mehr weitergespielt habe. Jetzt weiß ich es wieder. Ich habe es damals auf Steam Der eine bekommen. permanente Online-Verbindung auch bei Einzelspielerpartien erforderte. Ah, super. Ostern 2010, kurz danach Veröffentlichung des Spiels, kam schon einige Wochen, wie schon einige Wochen zuvor bei Silent Hill 5, das heißt G2, zu Verbindungsabbrüchen und langanhaltenden Ausfällen der Ubisoft-Server, sodass zahlreiche Kunden ihr erworbenes Spiel nicht spielen konnten. Eine weitere Kontroverse diskutierte. Kontrovers diskutierte Eigenschaft des Kopierschutzverfahrens ist die Unmöglichkeit, das Spiel weiter zu verkaufen, da die AGB der Übertragung des Accounts untersagten, der Käufer somit keine Möglichkeit hat, das Spiel zu spielen, da der Code verbraucht ist. Seit 2013 lässt sich das Spiel auch offline spielen. weil sie endlich eingesehen haben, dass ihr dummer, dämlicher, beschissener Computershots einfach nicht funktioniert hat. Das Schöne, ich erinnere mich noch an bei Assassin's Creed 2, wo sie die Seite von Ubisoft gehackt haben, die Hacker, und draufgeschrieben hab, Crack is on the way, be patient. Ja, und ich, wie gesagt, ich habe jetzt endlich wieder im Sinn, warum ich es irgendwann nicht mehr gespielt habe. Warum es nach der dritten Mission vorbei war. Ich glaube, wegen dem scheiß Kopierschutz, oder? Wegen dem behinderten Kopierschutz, weil ich habe es damals auf Steam geschenkt bekommen und habe es gespielt, als Ubisoft seinen eigenen Launcher aufgemacht hat. Oh Gott, ja. Das heißt, ich hatte ein Ping-Pong-Spiel zwischen Steam und Ubisoft. Die haben sich nicht verstanden. Ich bin in das Spiel nur über Mühe und Not reingekommen. Ja. Und auf Ubisoft kann ich das Spiel nicht mal nochmals kaufen, weil es schon in meiner Bibliothek ist. Ja, das heißt. Aber ich habe es nicht bei Ubisoft, sondern bei Steam. Du müsstest es tatsächlich aus Steam entfernen, das kannst du. Du kannst Spiele aus Steam entfernen und das dann nochmal im Ubisoft-Ding kaufen. Was dumm ist. Was komplett bescheuert ist, ich weiß. Ich weiß auch nicht, wieso, aber so funktioniert das anscheinend. Oder einfach immer in Steam und Ubisoft gleichzeitig online sein und zweimal hin und her geschickt werden. Ja, das ist, funktioniert super bei manchen Spielen, weil wenn dann zwei Launcher sich öffnen und sich gegenseitig blockieren. Hervorragend. Ja. I hate PC Gaming so fucking much. Hasse PC-Spieler einfach nur. Oh, Katastrophe. Ja. Schade, dann habe ich ein echt gutes Ding verpasst. Hast du, ja. Wie gesagt, ist bei sehr vielen Leuten sehr beliebt. Deswegen hat es mich gewundert, dass du den nicht mochtest. Naja, Trainingsmissionen gespielt, also die Einführungsdinger. Und danach aufgehört, ja. Danach aufgehört, weil ich keinen Bock mehr hatte auf diese eingeschränkte Welt. Dann gab es die Siedler, meine Stadt. Da erinnere mich überhaupt nicht dran. Am 28. Mai 2010 gab Ubisoft den Start der Closed Beta des Spiels Die Siedler, meine Stadt bekannt. Im Gegensatz zu anderen Teilen handelt es sich dabei um ein Browser-Game, deswegen habe ich nicht davon gehört, das vollständig online auf Facebook gespielt, Full Devil, gespielt wird und auf Adobe Flash basiert. Igitt, die Beta begann im Juni 2010. Bäh. Und es, aber, kein Problem, es hielt den deutschen Entwicklerspielpreis für bestes Social Game. Ist ja auch so wichtig. Bullshit. Dann gab es die Siedler Online. Davon, ich wusste nicht, dass es die Siedler Online gab. Wusstest du das? Ich tatsächlich auch nicht. Ich dachte, die Leute spielen einfach Siedler 2 online. Es sieht aus wie Siedler 2. Irgendwie. Nur tatsächlich in einem besser aussehenden Grafikstil. Hätten sie so die Siedler 2 veröffentlicht, hätte ich es vermutlich gespielt. Nur es ist halt tatsächlich sieht das, ich hab geguckt, es sieht echt okay aus. Es ist halt ein Browser-Game. Es ist ein komplettes Browser-Spiel. Und das ist halt, Browser-Spiele interessieren mich gar nicht. Nicht? Nein. Also wirklich so gut wie überhaupt nicht. Vor allem so Facebook-Games, sowas, der werde ich wahnsinnig, wenn ich Leute sowas spielen sehe. Kann ich nicht verstehen. Ja, scheint okay zu sein. Keine Ahnung, ich hab's nie gespielt. Ich hab nie was dagegen gesehen. Ich habe nie was davon gesehen. Ich weiß jetzt nur, es existiert. Und sieht gar nicht mal so schlecht aus, eigentlich, vom Grafikstil her. Sehr interessant. Dann wurde im Jahre 2014 unter dem Namen Die Siedler Königreiche von Anteria eine Fortsetzung der Serie angekündigt. Neben manueller Steuerung von Produktionsketten und der Einführung von Ruhm als Spielwährung war vor allem die Ergänzung durch Rollenspielsystem geplant. Sie wollten also ein Spellforce machen. Helden, sogenannte Champions, sollten durch den Spieler auf Expeditionen oder in Kämpfe gesteuert werden. Das ist Spellforce! Das ist eindeutig Spellforce! Kann das sein, dass die mit dieser Reihe einfach alles, was irgendwie mal mit Strategie zu tun wollten hat, alles abdecken, zusammenklauen irgendwie und schauen, was funktioniert jetzt am besten? Ja. Bei der Kampagne war vorgesehen, nur noch die einzelnen Siedlungen über das ganze Spiel hindurch auszubauen und zu erweitern. Es ist komplett Spellforce. Statt über Missionen auf wechselnde Karten immer wieder neu anzufangen. Wow! Ja, es fehlen nur noch irgendwelche Portale am Ende von Wie es für alle bisherigen Spiele der Reihe typisch war. Neben der erwarteten Online-Pflicht und optionalen Microtransactions, hallo Ubisoft, entzündeten sie sich im Vorfeld vielfach Kritik an dem als Siedler untypisch angesehenen Spielekonzept. Am 21. Januar 2015 gab Ubisoft bekannt, nach entsprechendem Feedback seiner Tester während der geschlossenen Beta-Test am 30. Januar alle weiteren Tests auszusetzen und das Spiel nochmal komplett neu anzufangen. Das Projekt wurde dadurch neu ausgerichtet und unabhängig von der Siedlerei unter dem Namen Champions of Anteria fortgeführt. Kommt noch besser. Dann, wohlgemerkt, letzte News von 2015. Am 21. August 2018 gab es auf der Gamescom in Köln bekannt, dass man an einem Reboot von Die Siedler arbeitet. Maßgeblich beteiligt an der Entwicklung sei der Serienschöpfer sogar. Also folgerwärtig. Ein Release war für 2019 geplant. Außerdem wurde für November 2018 Die Siedler The History Collection angekündigt. Und diese Collection sind alle bisher erschienenen 7 Teile des Spiels, die Siedler 1 bis 7, bis alle Erweiterungen enthalten. Die älteren Teile werden an moderne Software-Systeme angepasst. Für Die Siedler wurde im August 2019 ein Veröffentlichungsjahr 2020 angegeben. Im Juli 2020 wurde die Veröffentlichung erneut verschoben. Im Januar 2022, also dieses Jahr, gab Ubisoft bekannt, dass das Spiel kurz vor Fertigstellung stehe und am 17. März 2022 erscheinen soll. Am 20. Januar startete die viertägige Closed Beta. Und wir haben den 26. März, by the way. Das Spiel ist immer noch nicht erschienen. Hast du das noch nicht mitbekommen, was da schon für eine neue Pressenachricht war? Weil die Resonanz von dem Spiel so dermaßen beschissen war, dass es, glaube ich, komplett wieder eingestampft haben. Oder was weißt du noch? Aktuell? Nein, sie haben die Beta, haben sie so viel Kritik bekommen, deren möchten sie sich jetzt nochmal annehmen, um nochmal nachzuschärfen. Und deswegen wird es wohl noch einen etwas längeren Prozess geben in der Entwicklung, als ursprünglich geplant war. So eine offizielle Pressenachricht. Also es gibt leider nach Siedler 7 keinen Siedler mehr. Oh, schade. Ich glaube, die werden es irgendwann doch noch rausbringen. Und ich glaube nicht, dass sie viel ändern werden. Die werden es wohl nur die Siedler nennen und werden es rauswerfen. Die werden wahrscheinlich so 2-3 Bausteine, die sie ändern können, anpassen und sagen, ja, wir haben doch auf die Beta-Tester gehört. Ja, und komischerweise wollten es dann trotzdem keiner haben. Also, das Spiel ist halt leider untergegangen, weil es die Fans so haben wollten, wie wir es gemacht haben. Die Fans sind schuld. Richtig, also Siedler ist einfach nichts mehr für die heutige Zeit. Richtig, und damit hat sich die Serie, die hier hängt. Es wirkt ein bisschen so. Ja. Ich, wie gesagt, vermisse meine Erfahrung damals. Also meine Spielzeit mit die Siedler 2, Veni Vidi Vici. Ich vermisse es einfach. Aber das kann ich Nico, ja jetzt dann Good Old Games nachholen. ja. Also ich vermisse tatsächlich mein Feeling damals mit die Siedler 2. Das hat mir persönlich am meisten Spaß gemacht. Das ist mein Lieblingssiedler. Das habe ich stundenlang gespielt. Ich habe an einem wunderbaren großartigen Job-Ding teilgenommen, letztes Jahr. Wo ich auf der Suche nach einem neuen Job war. Währenddessen musste ich so ein bescheuertes Teil mitmachen, was halt in meinen Augen komplett sinnlos war. Und wir hatten dort überall PCs, mit denen wir uns da halt beschäftigen mussten. Und die Sachen waren so langweilig, dass ich die Siedler 2 im Browser gespielt habe den ganzen Tag. War super. Konnte Siedler 2 wieder spielen. ich vermisse tatsächlich die Siedler so ein bisschen. Also das ja, damalige. Irgendwann kommt vielleicht noch mal was von Volker Wertig. Wäre cool. Ich fänd's cool. Wär cool. Ich hoffe drauf. Ich träume weiter. Ich träume weiter und werde dann von der Realität eingeholt. Während mich die Realität einmal übers Knie legt und mir den Po versohlt. Mit deinem Stachel-Baseballschläger. Ja gut, das war unsere Erfahrungen und Erinnerungen an die gute Siedlerreihe. Ich danke dir, Markus, dass du wie immer da warst. Immer wieder gerne. Ja, und dann würde ich sagen, macht was immer ihr wollt. Aber passt bloß auf, wo ihr eure Minen hinstellt. Macht's gut.